zu reisen oder Anschläge in Deutschland zu verüben. Das habe er nicht in seinen Predigten im deutschsprachigen Islamkreis in Hildesheim getan, sondern am Rande, in kleineren Kreisen, so der Vorsitzende Richter Rosenow. Drei Mitangeklagte Abu Wallas wurden zu 8, 6,5 und 4 Jahren Haft verurteilt. So viel Kokain haben Ermittler in Deutschland oder Europa noch nie auf einen Schlag gefunden. Zollbeamte haben im Hamburger Hafen 16 Tonnen Koks sichergestellt. Benedikt Strunz, NDR 2 Hamburg. Der Straßenverkaufswert liegt nach Angaben des Zolls zwischen 1,5 und 3,5 Milliarden Euro. In einer Pressemitteilung erklärte der Zoll, die Drogen seien in 3 Containern aus Paraguay versteckt gewesen. Im Zuge der Ermittlungen konnten am vergangenen Wochenende dann weitere 7 Tonnen Kokain in Antwerpen sichergestellt werden. Heute Vormittag verhaftete die niederländische Polizei in diesem Zusammenhang einen 28-jährigen Mann. Nach Informationen des NDR soll er der Geschäftsführer einer Importfirma sein, die die Drogencontainer bestellt hatte. Es geht um mehr als 1 Million Euro. Ein Zahnarzt aus Kaltenkirchen soll jahrelang bei Patientinnen und Patienten und bei den Krankenkassen falsch abgerechnet haben. Deswegen steht er in Kiel vor Gericht und heute Mittag soll das Urteil fallen. Der Mediziner muss mit mehreren Jahren Gefängnis und 3 Jahren Berufsverbot rechnen. Ich gucke lieber noch mal in den Spiegel. Also. So, jetzt gucken wir mal ins T-Shirt-Wetter. Es ist wirklich also Sonnenschein ohne Ende. Nicht? An den Küsten und im nördlichen Schleswig-Holstein, ja, da ziehen so ein paar Wolken durch. Aber ansonsten gibt es viel, viel Sonnenschein und Temperaturen bis 22 Grad. Zum Beispiel in Fächette 18 Grad in Buxtehude und in Grabow, klar, an der Küste und auf den Inseln ein bisschen frischer, 9 Grad, Westerland auf Sylt. Und was gibt's auf der Straße? Hier kommt der NDR2-Verkehrsservice. Nix gibt's. Also dann, gute Fahrt, ne? Der NDR2-Vormittag mit Holger. Und mit Anke hat gerade geschrieben über die NDR2-App. Schöne Grüße aus der Lüneburger Heide. Eure Musik macht gute Laune, kann gar nicht ruhig auf dem Stuhl sitzen. Weiter so, ja, also. Wenn das jetzt mit dem Stuhl ein Problem ist, sonst gibt es solche Melkschemel, die kann man sich so unterschnallen. Da kann man aufstehen und sich sofort überall wieder hinsetzen. Nur als Tipp. Life institution. I am angry and high on illusions. Yes, I hate, but it's not a solution. Try my best, buddy. I'm just a human. Oh. Try to fool yourself till you believe it, that you're better off numb and not feeling, but there's a sky if you jump through the ceiling. Oh, we don't need to say we're sorry. Lock me out of this life institution, no. Trying my best, buddy, I'm just a human, oh. We don't need to say we're sorry. We don't need to say we're sorry. Dreaming

So klingt der Frühling bei NDR 2. Hanson und Bob. Gleich gibt es Ed Sheeran hier bei uns. Mai 2013. Frau Zschäpe, wenn es Ihnen irgendwann leid tut, dann antworten Sie mir. Oberlandesgericht München, Saal 101. Das geht auch noch, wenn der Prozess vorbei ist. Das packende Dokumentarhörspiel. 10 Morde, 2 Bombenanschläge, 15 Banküberfälle, Brandstiftung in besonders schwerem Fall. Der Prozess gegen den nationalsozialistischen Untergrund, NSU. Ich habe immer noch so viele Fragen. Der neue spannende Podcast in 24 Folgen. Saal 101. Ab jetzt in der ARD Audiothek. Die besten aktuellen Hits. Jetzt Ed Sheeran. Afterglow. NDR 2. Genau meine Musik. Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances up your hair. A million colors of hazel, golden and red. Saturday morning is fading. The sun's reflected by the coffee in your hand. My eyes are caught in your gaze all over again. We were love drunk, waiting on a miracle, trying to find ourselves in the winter snow. So alone in love, like the world had disappeared. Oh, I won't be silent and I won't let go. I will hold on tight until the afterglow, and we'll burn so bright till the darkness softly clears. Oh, I will hold on to the afterglow. Oh, I will hold on to afterglow. Dieser Song auch in der Stimme. Cool. Jetzt kommt der NDR 2 Verkehrsservice für den ganzen Norden. Aber wir haben noch eine Meldung. Das ist die A28 Leerrichtung Bremen. Zwischen Oldenburg-Wechtloy und Oldenburg-Eversten haben wir 3 Kilometer Stau. Ansonsten gute Fahrt durch den Norden. Jetzt mit Tuesday hier bei NDR 2. Das ist natürlich die beste Musik. what you do. So I love it. Got the club all night on a Tuesday. Got your girl in a pretty shake Tuesday. Club go perfect on a Tuesday. Got your girl in a pretty shake Tuesday. Club go night on a Tuesday. Got your girl in a pretty shake Tuesday. Club go perfect on a Tuesday. Got your girl in a pretty shake Tuesday. Tragedy or triumph, you're so good it's sick. Why did you swallow down my poison? Now I'm your number one fan. Make it on a desert island, yeah, you're so good it's sick. Feels like never enough. Don't you know that you are the baddest? My love, my love, my love. Yeah, it Tabasco, no sleep, no sleep. Plenty sharks in the ocean, but we still dive deep. Come and take a sip of the potion. No sleep, no sleep. Hier ist in der 2. Nichts mit Lockdown, Langeweile. Wir haben Freitag, ein Day. Friday Night Live, die Online-Show. Und zwar Freitagabend um 19 Uhr mit Elke und Jens aus dem NDR 2 Morgen. Die coolen DJs von Juna Duster dabei und Comedian Ingo Appel und vor allem ihr. Ne? Jeder ist natürlich von zu Hause aus herzlich eingeladen zuzuschauen. Aber darüber hinaus habt ihr auch die Möglichkeit, Teil der Show zu werden. Wir schalten euch virtuell auf die Bühne zu Elke und Jens und zu unseren Stars. Eure Möglichkeit, wirklich noch näher ranzurutschen. Und Stefanie aus Hannover hat sich auch über unsere Seite beworben. Und genau die rufen wir jetzt mal an. Nee? Ja. Lauenburg? Ja, moin, hier ist der Holger von NDR 2. Ja, hallo. Ja, wie geht's dir? Gut. Ich hätte was für dich. Du könntest Freitag schön gemütlich auf dem Sofa sitzen und dabei sein als sozusagen Showgast bei NDR 2. Ja, das hört sich gut an. Super. Ja. Freut mich. Wunderbar. Wie sieht denn das dann bei dir aus? Hast du den einen Hand in der Popcorn-Schüssel und den anderen im Chipstopf oder wie? Ja, ich habe ja Geburtstag am Freitag. Ach nee. Ja. Das auch noch. Und deswegen freue ich mich gleich doppelt. Ja. Und Glas Wein oder ein Sekt und dann... Ja, gucke schön zu. Aber das passt doch. Ich meine, kannst du deinen Geburtstag ja mit Juna und Ars, mit Ingo Appelt und mit Elke und Jens feiern. Ja, da freue ich mich. Super. Besser geht's nicht. Sehr schön. Also, dann wünsche ich dir noch eine richtig schöne Woche mit deinem Highlight am Freitag. Was darf einer Party für dich auf keinen Fall fehlen? Gute Laune, tatsächlich ein Glas Sekt, ja. Freunde, die dabei sein könnten. Das finde ich immer ganz schön. Na, da hast du auf jeden Fall ein bisschen Wasser und den Sekt. Den kann dir dann dein Freund einschenken. Das macht er bestimmt. Friday Night Live, die Online-Show. Jetzt bewerben auf unserer Internetseite ndr.de/ndr2. My heart beats to your song, a melody sent from God. I can't breathe when you're gone. Yes, I'm deeply in love. Every single day of my life, my heart is sacrificed. Night, day, night. Today's the day. I know you feel it beside. I'ma make you glad. Cause today's the day. Today's the night. I'ma lay you down. I'ma get up so I can get down. Hear me roar, hear my thunder sound. I'm the lord of the underground. I'm a part of the jungle. I'm let's go. Share this moment, let's enjoy this night. Get the world connected, though you one of a kind. See, we try to reach out, get the world to see. Though we all feel different.

Hier ist NDR2, es ist 13 Uhr und 48 Minuten. Die besten aktuellen Hits natürlich hier bei NDR2. Dua Lipa und Miley Cyrus zusammen mit Prisoner gehören natürlich dazu. Gibt es jetzt hier bei uns. Ansonsten wünsche ich schon mal einen schönen Nachmittag, einen sonnigen. Und Jessica und Sascha sind dann gleich für Sie da. Prisoner, prisoner, locked up, can't get you off my mind, Lord knows I tried a million times, million times. Oh, oh, why can't you just let me go? Time to sleep while we fight, and this

might say something stupid. La la la la la, go on, ya. La la la la la, I need ya. Told myself no, no, no, no, no, no, no, no, but here I go. I'ma la la la la lose it. Now I can't be here with you here. So out of control, really got a hold of me, yeah. Maybe I should've known, I didn't know wanting you to take me home. Oh, yeah. Hang on me, you know I get it, gonna get lonely. What's that to make someone holy? Oh, I can feel it coming. Think I might say something stupid. La la la. Ava, something stupid. Beim Einkaufen läuft es vielleicht bald so. Drei Äpfel, noch eine Cola und ein Corona-Schnelltest. Denn den gibt es bald auch im Supermarkt. 14 Uhr ist es jetzt. NDR 2 Nachrichten mit Katrin Schlass. Corona-Tests konnten bislang nur Fachleute übernehmen. Seit heute sind die ersten drei Tests zugelassen, die man auch selbst machen kann. Gesundheitsminister Spahn sieht darin auch eine große Chance. Beide Tests, Schnelltests wie Selbsttests, können uns helfen, sicherer mit dem Virus zu leben. Sie helfen uns Schritt für Schritt auch ein Stück mehr Freiheit wieder zu haben und dabei auch vor allem Sicherheit zu haben. Corona gibt nicht einfach auf, das Virus gibt nicht einfach auf, aber wir haben Tag um Tag mehr Mittel, mehr Möglichkeiten, damit umzugehen und ein Stück Normalität zurückzugewinnen, und testen leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Tja, Spahn musste sich heute im Bundestag aber auch dazu äußern, warum das mit den kostenlosen Schnelltests erstmal nicht klappt. Die hatte er ja zum 1. März für alle versprochen, und Kanzlerin Merkel hat dieses Versprechen erstmal wieder kassiert. Draußen ist Frühling, aber in den Geschäften hängen durch den Shutdown immer noch Wintermäntel und dicke Pullover. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat jetzt zusammen mit den Grünen und dem Deutschen Handelsverband gesagt, dass die Sachen doch als Spende an Bedürftige gehen sollten. Damit Händler dabei nicht draufzahlen, soll nach ihrer Ansicht auch die Umsatzsteuer wegfallen, die es bei Spenden normalerweise gibt. Der Prozess gegen den Islamistenprediger Abu Wala am Oberlandesgericht Celle hat mehr als 3 Jahre lang gedauert. Jetzt hat das Gericht den mutmaßlichen Deutschlandchef der Terrororganisation IS zu 10,5 Jahren Haft verurteilt. Torben Hildebrandt, NDR 2 Celle. Ahmad A., besser bekannt als Abu Wala, war der Vertreter der Terrororganisation IS in Deutschland und galt als führende Autorität. Zu diesem Schluss sind die Richter in Celle gekommen. Der Prediger habe Anhänger dazu animiert, sich dem IS anzuschließen und nach Syrien auszureisen oder Anschläge in Deutschland zu verüben. Das habe er nicht in seinen Predigten im deutschsprachigen Islamkreis in Hildesheim getan, sondern am Rande, in kleineren Kreisen, so der Vorsitzende Richter Rosenow. 3 Mitangeklagte Abu Wallas wurden zu 8, 6,5 und 4 Jahren Haft verurteilt. So viel Kokain haben Ermittler in Deutschland und Europa noch nie auf einen Schlag gefunden. Zollbeamte haben im Hamburger Hafen 16 Tonnen Koks sichergestellt. Benedikt Strunz, NDR 2 Hamburg. Der Straßenverkaufswert liegt nach Angaben des Zolls zwischen 1,5 und 3,5 Milliarden Euro. In einer Pressemitteilung erklärte der Zoll, die Drogen seien in drei Containern aus Paraguay versteckt gewesen. Im Zuge der Ermittlungen konnten am vergangenen Wochenende dann weitere 7 Tonnen Kokain in Antwerpen sichergestellt werden. Heute Vormittag verhaftete die niederländische Polizei in diesem Zusammenhang einen 28-jährigen Mann. Nach Informationen des NDR soll er der Geschäftsführer einer Importfirma sein, die die Drogencontainer bestellt hatte. Trockenheit, Stürme und Schädlinge. Im vergangenen Jahr sind in Deutschland so viele Bäume abgestorben wie noch nie, seit das untersucht wird. Das steht im Waldzustandsbericht, den Landwirtschaftsministerin Klöckner heute vorgestellt hat. Besonders groß sind die Schäden bei Buchen und Fichten. Es ist 2:03. Das NDR2-Wetter, der wärmste Tag der Woche. 22 Grad habe ich gesehen, so Richtung Elm, Helmstedt, so die Ecke. Gibt's gar nicht. Ein paar Wolken sind nicht ganz ausgeschlossen heute. Aber vor allem südlich des Mittellandkanals, da wo es auch so warm ist, gibt es sehr, sehr viel Sonne heute. Und die Temperaturen, die sind überall noch im Frühlingsmodus. 13 Grad in Flensburg, 18 in Wismar, 19 Grad rund um Bremen und bis 22 Grad in Rinteln. Jetzt kommt der NR2-Verkehrsservice für den ganzen Norden. Es gibt nur einen Stau auf der A28, leer Richtung Bremen. Zwischen Neunkruge und Oldenburg-Eversten, da steht ihr 3 Kilometer. NDR2-Nachmittag mit Jessica und Sascha. Wir zwei hier für euch im NDR2-Studio, aber da draußen ist es so schön. Kriegt ihr gerade was vom Vorfrühling ab, dann schreibt uns doch gerne mal eure schönen Wetterpläne über die NDR2-App direkt ins Studio. NDR2-Hörerin Kirsten hatte auch geschrieben, sie trinkt jetzt erst Bacardiso Bagaga. Die hat noch nicht so viel getrunken. Die trinkt jetzt erstmal ein Prosecco. Nein, die trinkt jetzt erstmal schön Käffchen auf dem Balkon. Oh ja, ich meine, vielleicht habt ihr ja das Glück und müsst draußen arbeiten. Oder ihr habt aus dem Homeoffice in Corona ein Balkonien-Office gemacht. Also schreibt uns gerne Grüße ins Cabrio, falls ihr gerade drin sitzt. Der nächste Song ist dann für euch Following the Sun von Superhigh und Neka. Don't feel the road just coming on with me. You're the

Abend, schönen Mittwoch. Hier ist der NDR 2 Nachmittag. Es gibt einen Song, den feiern wir gerade unfassbar. Es ist einer der besten aktuellen Hits bei NDR 2. Es ist der Rag & Bone Man. All you ever wanted. Und egal, wen du aktuell fragst, alle lieben diesen Song. Und es ist auch so eine krasse Überraschung gewesen, weil vom Rag & Bone Man war man ja eher so soulig, bluesig, so ein bisschen düster gewohnt. Ja. Und jetzt liefert der hier so ein Rockbrett ab. Ja, richtig, richtig krass, richtig gut, richtig laut. Ich habe wirklich noch keinen getroffen, der sagt, nee, der gefällt mir nicht, der Song. Also deshalb spielen wir ihn euch. Jetzt hier im NDR 2 Nachmittag ganz, ganz neu. Den neuen Hammer vom Rag & Bone Man. All you ever wanted. Einer der besten aktuellen Hits bei NDR 2. No painted trains on the underground, no kids with spray cans jumping over fences. All suits and ties all march in a straight line, deafening the sound of the helmet. It's a city of a thousand heartbeats. For the hole in the wall, 'cause people still need cash.